Karthago von Friedrich von Schiller, ausgeartetes Kind der bessern menschlichen Mutter, das mit des Römers Gewalt paaret des Tyriers List. Aber jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erde, dieser belehrte die Welt, die er mit Klugheit bestahl. Sprich, was rühmt die Geschichte von dir? Wie der Römer erwarbst du mit dem Eisen, was du, Thürich, mit Golde regierst.